Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 21 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 21 Uhr, die Nachrichten. Der neue SPD-Generalsekretär Klingbeil geht davon aus, dass mögliche Verhandlungen mit der Union über eine große Koalition bis in den Mai reichten. Nach der SPD will heute die CDU ihre Linie für eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition abstecken. Dazu kam am Abend in Berlin der Parteivorstand um Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Das erste Treffen mit der SPD soll dann am Mittwoch stattfinden. Schnee und Glatteis haben im Westen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Am Flughafen Frankfurt mussten mehr als 300 Flüge gestrichen werden. Der Flughafen Düsseldorf stellte für mehrere Stunden den Betrieb ein. Im Bahnverkehr traten vor allem in Nordrhein-Westfalen Störungen auf. In den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse: Köln-Freiburg 3:4, Hannover-Hoffenheim 2:0 und Augsburg-Berlin 1:1. Am Mittag war bekannt geworden, dass Dortmund sich von seinem Trainer Peter Bosz getrennt hat, nach 8 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga und dem Aus in der Champions League. Das Wetter. Nachts im Osten und Nordosten teils kräftiger Schneefall, sonst gebietsweise starker Regen, vereinzelt Sturm und Orkanböen. Tiefstwerte 6 bis minus 4 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.